wird mir alles leicht zu viel. Täglich geht es auf und ab mit meinen Nerven stets auf Trab. Ständiges Hin und Her macht mir das Leben viel zu schwer. Egal was ich auch tue, ich komme einfach nicht zur Ruhe. Murphy's Law ist unterwegs, ein Unglück kommt selten allein. Murphy's Law hat mich erwischt, geht etwas schief, dann trifft es mich. Zerbreche mir den Kopf, Probleme packen mich am Schopf. Vollkommen steh ich auf dem Schlauch und frag mich Löcher in den Bauch. Wie es wohl weitergeht und was in meinen Sternen steht. Zukunft scheint ungewiss und genau davor hab ich Schiss. Murphy's Law ist unterwegs, ein Unglück kommt selten allein. Murphy's Law hat mich erwischt, geht etwas schief, dann trifft es mich. Murphy's Law schlägt einfach zu.